always say Will Trent is fictional. Remember that. So ich sage immer, Will Trent ist Fiktion. Vergessen Sie das nicht. Er wäscht ab, ohne aufgefordert zu werden, räumt seine Socken auf. Ich liebe Will, denn ich habe ihn mit Absicht als Mann geschaffen, der sein Schicksal selber in die Hand nimmt. Er hatte wirklich nicht die besten Voraussetzungen in seinem Leben. Etwas erfahren wir davon in Bittere Wunden. Aber mit etwas Hilfe fällt er die richtigen Entscheidungen. Im Geheimen ist immer jemand da, der Will unterstützt. Es gibt dieses Sprichwort, Sie können ein Pferd zur Tränke bringen, aber trinken muss es selber. Will hat Chancen bekommen und er hat sie zu seinem Vorteil genutzt. Als Feministin war es mir wichtig, Will als Good Guy zu zeigen, denn ich schreibe oft genug von Männern, die echte Fieslinge sind. Will ist sicher ein Mann, der respektvoll mit Frauen umgeht. Ich würde nicht sagen, er ist sensibel, denn er sitzt nicht herum, strickt oder redet über seine Gefühle, aber er schätzt Frauen sehr. Schließlich ist er von Frauen großgezogen. Es gibt in Georgia ein Gesetz, das heißt The Sunshine Law, das Sonnenscheingesetz. Wenn in einem Fall das Urteil gesprochen wurde, können Sie an die Regierung schreiben und nach einer Kopie von allen Akten fragen. Sie bekommen also den Autopsiebericht, die Geständnisse, wirklich alle Details. Oft wird mir ja vorgeworfen, dass ich zu drastisch in meinen Schilderungen sei. Aber wenn ich schreibe, dann halte ich viele Details wahrer Verbrechen zurück, weil sie so grauenhaft, ja fast unglaubwürdig sind. Das hier war so ein Fall, in dem ich genau abwägen musste, was ich schreibe. Ich wollte ja nicht, dass die Leute den Roman gar nicht mehr lesen. Ich würde sagen, die Wirklichkeit ist brutaler als meine Bücher. Und wenn Sie deutliche Worte nicht mögen, dann gibt es so viele andere Bücher, die Sie lesen können. Mein Vater hat uns drei Mädchen immer gruselige Geschichten erzählt, als abschreckendes Beispiel, wie von dem kleinen Mädchen, das den Kühlschrank offen lässt und stirbt. Er versuchte oft, uns Angst zu machen. Als ich ein Kind war, gab es einen Serienmörder in Atlanta. Ich lebte damals zwar eine Dreiviertelstunde entfernt von Atlanta, trotzdem hatten wir alle Angst. Abends kam Werbung im Fernsehen, die fragte, es ist 7 Uhr, wissen Sie, wo Ihre Kinder sind? Vorher durfte ich draußen spielen, so lange, wie ich wollte. Plötzlich musste ich mit meinen Eltern ständig klären, wo ich bin. Für mich als Kind war es sehr beängstigend, am eigenen Leib zu erfahren, dass Verbrechen geschehen und Kinder verletzt werden können. Die Südstaaten haben zudem eine dunkle Vergangenheit. Auch das hat mich geprägt. Ein Großteil unserer Literatur ist sehr gewalttätig. Nehmen Sie nur Flannery O'Connor. Ich habe ihre Romane früh gelesen und gedacht, hey, das ist fantastisch. Sie schreibt über all diese schrecklichen Dinge und ist eine Frau. Das war eine Offenbarung für mich. Jeder Autor ist ein Heimatautor. Selbst als Ray Bradbury über den Mars geschrieben hat, hat er über die kleine Stadt geschrieben, in der er aufgewachsen ist. Ich bin in Georgia groß geworden, dort kenne ich mich aus. Aber ich fühle mich auch ein bisschen wie der Botschafter der Südstaaten. Weniger hier in Europa, sondern bei uns. Viele Bewohner der Nordstaaten der USA denken, wir würden immer noch Kreuze verbrennen und barfuß herumlaufen. Aber das stimmt nicht. Georgia ist eine kosmopolitische Region. Wir haben eine lebendige Kunstszene und im Süden ist hervorragende Literatur geschrieben worden. Ich würde nirgendwo anders leben als im Süden. Ich bin ein Kind der Südstaaten. Ich mag die typischen Kekse, Bratensoße, frittiertes Hühnchen und all die anderen leckeren Dinge. Außerdem mag ich die Gastfreundschaft und die Echtheit der Menschen. Als Schriftstellerin könnte ich überall auf der Welt leben und ich habe schon einige großartige Städte kennengelernt. Trotzdem, ich fühle mich immer wieder zu Atlanta hingezogen. Das ist meine Heimat.